Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Im Zusammenhang mit den illegal veröffentlichten Daten von Politikern und Prominenten ist gestern Morgen in Heilbronn die Wohnung eines 19-Jährigen vom Bundeskriminalamt durchsucht worden. Michael Götschenberg. Der Mann wird derzeit als Zeuge im Ermittlungsverfahren zu dem massenhaften Datendiebstahl bei Politikern, Musikern, YouTube-Stars und Journalisten geführt. Er arbeitet als Angestellter im IT-Bereich und hatte auf Twitter erklärt, dass er seit Jahren in Kontakt zu dem Hacker Orbit steht, der die Daten im Internet veröffentlicht haben soll. In sozialen Medien war der 19-Jährige verdächtigt worden, selbst jener Hacker zu sein. Dies bestreitet er aber. Der Grünen-Politiker Jan-Philipp Albrecht, Digitalminister in Schleswig-Holstein, hat nach der Hacker-Affäre hier im Deutschlandfunk Marktstandards für Internetanbieter gefordert und höhere Investitionen in das Bundesamt für IT-Sicherheit. Ich glaube, dass da durchaus auch ein Verständnis dafür da sein muss, dass nicht alle Fragen, die überall im Netz passieren, auf dem Schirm einer solchen Behörde sein müssen, sondern es kommt darauf an, dass diese Behörden in der Lage sind, strukturiert das aufzuarbeiten, was an sie herangetragen wird. Und da fehlt häufig eben die Fachkenntnis. Wir haben einfach das Problem, dass im Bereich der Digitalisierung noch immer nicht verstanden wurde, dass man das nicht mal eben nebenbei mitmachen kann, sondern das ist eine große Querschnittsaufgabe und dazu braucht es Fachpersonal. Insofern müssen wir uns da nicht wundern, wenn das nicht ganz hundertprozentig rund läuft. Die USA und China unternehmen heute in Peking einen neuen Anlauf, um ihren seit Monaten anhaltenden Handelskrieg zu beenden. Benjamin Eisel. Für die USA soll der stellvertretende Handelsbeauftragte Jeffrey Gerrish die Gespräche in Peking leiten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Liu Kang erklärte am Freitag nur knapp, dass sich beide Seiten bei einem Telefonat auf die Verhandlungen geeinigt haben. US-Präsident Donald Trump wirft China unfaire Handelspraktiken und Bevorzugung von Staatsbetrieben vor und hat deswegen Sonderzölle auf chinesische Produkte erhoben. Die Staats- und Parteiführung in Peking hat mit Gegenzöllen reagiert. Zusätzlich werden die Beziehungen von der Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou belastet. Die chinesische Managerin wurde auf Veranlassung der USA in Kanada festgenommen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU bezeichnete die Handelsgespräche zwischen China und den USA in dieser Sendung als positives Zeichen. Wenn es Spannungen und Konflikte zwischen den USA und China gibt, dann spürt man die Bremsspuren davon auch in Europa. Es kann bei Handelskonflikten niemals Gewinner geben, jedenfalls nicht dauerhaft. Ich habe immer die Auffassung vertreten, dass durch die wirtschaftliche Kooperation auch die politische Stabilität erhöht wird. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten weltweit gesehen. Länder, die miteinander Handel getrieben haben, die miteinander eng verflochten waren und sind, haben keine Kriege gegeneinander geführt. Immer wieder verstoßen große Unternehmen bei ihren Aktivitäten im Ausland gegen Menschenrechte. Sarah Lincoln, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Brot für die Welt, forderte deshalb in dieser Sendung von der Bundesregierung. Wenn man Veränderung bewirken will, muss man Gesetze schaffen, die das eben auch verbindlich vorschreiben. Solange keine Sanktionen drohen, ist es für die Unternehmen auch nicht wirtschaftlich, sich um die Probleme in ihren Lieferketten zu kümmern. Momentan ist auch der Reputationsschaden letztlich nicht groß genug, um dafür zu sorgen, dass Menschen in den Fabriken angemessen bezahlt werden oder dass Umweltstandards gewahrt werden. Deswegen hätten wir uns eben gewünscht, dass es A, gesetzliche Vorgaben gibt und B, hätten wir uns natürlich auch gewünscht, dass die Bundesregierung da, wo sie selber Einfluss hat, viel stärker aktiv wird. Das heißt, wenn sie zum Beispiel öffentliche Aufträge vergibt, dass dann ganz klar ist, die bekommen nur Unternehmen, die Menschenrechtsstandards in ihren Geschäften wahren. Heute beginnt in den USA der Prozess gegen Schauspieler Kevin Spacey wegen sexueller Belästigung. Martina Butler. Dem Oscar-Preisträger wird vorgeworfen, dass er 2016 einen 18-Jährigen in einer Bar begrapscht haben soll. Spacey hat angekündigt, dass er auf nicht schuldig plädieren will. Die Mutter des jungen Mannes sagte auf einer Pressekonferenz, der Schauspieler habe ihrem Sohn einen Drink nach dem anderen ausgegeben, dann sei er übergriffig geworden. Weitere Menschen haben dem 59-Jährigen vorgeworfen, sie belästigt zu haben. Spacey ist nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe bei der Erfolgsserie House of Cards rausgeflogen. Er ist seit gut einem Jahr weitgehend abgetaucht. Sollte Spacey verurteilt werden, drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis und ein Eintrag in ein Register für Sexualstraftäter.